O mini gamy dubu, nie mini gamy dubu. O mini tamu sana wana gamy gamy dubu. O mini gamy dubu, o mini gamy dubu. O na sunga kubi cze za imba gamy dubu. O yeah! Gamy gamy gamy gamy gamy dubu. Gamy gamy gamy gamy gamy dubu. Ruka się za karamo imba imba dubu. O mini gamy dubu, nie mini gamy dubu. O mini kamu sana wana gamy gamy dubu. O mini gamy dubu, o mini gamy dubu. O na sunga kubi cze za imba gamy dubu. Oh yeah! O mini gamy dubu, nie mini gamy dubu. O mini tamu sana wana gamy gamy dubu. O mini gamy dubu, o mini gamy dubu. O na sunga gruwi cze za imba gamy.